Wird er gebraucht, dann packt er an. Rudi ist mehr als nur ein Mann. Er ist Zuverlässigkeit in Menschenhaut. Ich kenne keinen, der nicht auf ihn baut. Immer volle Fahrt, hier bei Rat und Tat. Hört ihr, was ich sag? Hol die Rat bei Rat und Tat. Er ist Problemvernichter und Lösungsfinder, ein Herausforderungsmeister und Schwierigkeitenüberwinder. Er ist großmütig und noch so vieles mehr. Aber eines steht fest, er ist gerecht und fair. Immer volle Fahrt, hier bei Rat und Tat. Hört ihr, was ich sag?